Keiner soll es gewesen sein. Jede und jeder soll das Recht haben. Da wurde doch getrickst. Da wurde tiefgründig recherchiert. Das Gericht hat weggeschaut. Das Gericht hat nochmal ganz genau hingeschaut. Unverschämt ist das. Ermutigend. Was redest du denn da? Es kann doch nicht von der Öffentlichkeit so hingenommen werden. So kann der Europäische Gerichtshof doch nicht handeln. Wovon sprichst du denn? Ein Gerichtshof ist dazu da, einen Streitfall gesetzeskonform zu beurteilen. Da geht es nicht ums Verhandeln. Ja, schon. Aber in dem Fall, da sieht es doch schon ein bisschen anders aus. Wie? Wie was? Ja, wie ein nicht gemachter Job. Erzähl mal, ich habe da eine ganz andere Erfahrung. Gut, also. Das war 2017, nachdem viele Menschen vor dem Krieg aus Syrien geflüchtet sind. Viele sind über die Türkei nach Europa gekommen und zwar zunächst auf die griechischen Inseln. Ja, die Schlauchboote, die Schwimmwesten und die Lager. Ganz genau. Europa hat dann mit der Türkei verhandelt und im Winter 2017 ein, na, wie soll man das jetzt nennen? Ein Abkommen? Ja, nee, anscheinend eben nicht. Sagen wir mal, sie haben öffentlich erklärt, wie sie es zusammen erreichen wollen, dass nicht mehr Menschen illegal über die Türkei in die Europäische Union kommen und das auf dreifache Weise. Erstens, indem man an der Wurzel des Problems ansetzt. Zweitens, durch die Gewährung von Unterstützung für die vorübergehend internationalen Schutz genießenden Syrer und Syrerinnen und die sie aufnehmenden Gemeinden in der Türkei. Und drittens, durch die Stärkung der Zusammenarbeit im Bereich der Verhinderung illegaler Migrationsströme in die Union. Uff, das klingt sehr abstrakt. Ja, also die dritte Maßnahme, die bedeutet konkret, dass alle Migrantinnen und Migranten, die auf einer griechischen Insel ankommen, dort aufgehalten und registriert werden. Heißt, die müssen erstmal zwingend vor Ort einen Asylantrag ausfüllen, den sie automatisch an Griechenland stellen müssen. Nach der Registrierung und wenn die Lage geprüft wurde und der Antrag abgelehnt wurde, dann wurde die Person auf Kosten der EU in die Türkei zurückgebracht. Und für jede zurückgebrachte ausweisungspflichtige Person, die die Türkei dann aufgenommen hat, nimmt die Europäische Union im Gegenzug ihrerseits eine Person auf, die die Kriterien der Schutzbedürftigkeit laut Charta der Vereinten Nationen erfüllt. Oh Mann, was ein Hin und Her. Und wer hat das veranlasst? Naja, keiner soll es am Ende gewesen sein. Ist das jetzt ein Scherz? Nee, leider nicht ganz. Es gab dann einen afghanischen Flüchtling mit seiner Familie, der sein Land verlassen musste, weil er aufgrund seines Berufs von den Taliban verfolgt wurde. Die Familie hatte es auf eine griechische Insel geschafft und dort wurde er nun gezwungen, seinen Asylantrag an Griechenland zu stellen, obwohl er ihn an Deutschland stellen wollte, da die Mängel im Asylverfahren in Griechenland schon seit 2011 hinlänglich bekannt waren. Während er also in einem Lager auf die Bearbeitung von seinem Antrag gewartet hat und fürchten musste, in die Türkei und von dort danach Afghanistan zurückgebracht zu werden, hat er beim Europäischen Gerichtshof gegen diese Maßnahme, also eine dem Europäischen Rat zurechenbare Handlung, geklagt und wollte diese als nichtig einstufen lassen. Was ist der Europäische Rat nochmal? Der Europäische Rat ist die Versammlung aller Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union. Ui, und der hat dieses Abkommen mit der Türkei geschlossen? Das ist das Erste, was der Europäische Rat bestreitet. Und das Zweite? Dass es überhaupt ein Abkommen gibt. Das ist offensichtlich falsch. Das muss der Gerichtshof ja dann richtigstellen, oder? Ja, der Europäische Gerichtshof hat die Beschwerde angenommen und erstmal auf ihre Zulässigkeit geprüft. Und das heißt was? Na, das Gericht prüft erstmal im Rahmen seiner Kompetenzen, ob es überhaupt eine Entscheidung in der Sache treffen kann. Um sein Urteil zu stützen, prüft das Gericht wiederum, worauf sich der Kläger stützte. In diesem Fall war das eine Pressemitteilung. Aufgrund der Presseerklärung konnte das Gericht nicht sicherstellen, dass der Europäische Rat tatsächlich der Urheber des vermeintlichen Abkommens sei. Wer hat denn diese Pressemitteilung veröffentlicht? Eine Pressestelle der europäischen Verwaltung, die oft verallgemeinerte Begriffe einsetzt und deren Texte letztlich dann rechtlich eben nicht bindend sind. Aber es gab doch ein Treffen zwischen den Staatschefs der EU und der Türkei? Ja, aber nicht im Rahmen der offiziellen Sitzungen des Europäischen Rats. Einige Staatschefs und Amtskollegen der türkischen Regierung hatten ein außerordentliches Treffen, das aus pragmatischen und Sicherheitsgründen einen Tag nach der offiziellen Ratssitzung im Gebäude des Europäischen Rats in Brüssel stattfand. Also war der Rat einen Tag später plötzlich nicht mehr der Rat, oder wie? Ja, Wunder, oh Wunder, ganz genau. Aus dem Protokoll der Arbeitssitzung hat das Gericht damals entnommen, dass die Staatsvertreter sich im Namen der einzelnen Mitgliedstaaten getroffen haben und der Präsident des Europäischen Rats sei nur vorbeigekommen, weil er den Dialog zwischen den Mitgliedstaaten und der Türkei ein Jahr zuvor eingeleitet hat. Der Rat hätte mit der Sache aber absolut nichts zu tun. Aber es gibt doch diese Erklärung. Es gibt einen Aktionsplan, den sich einzelne Mitgliedstaaten bereit erklärt haben, zusammen mit den türkischen Behörden in der Türkei umzusetzen. Es gibt aber kein offizielles internationales Abkommen, wie es im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union definiert ist. Und? Na, der Europäische Gerichtshof ist im Fall einer solchen Klage nicht befugt, über die Rechtmäßigkeit einer von den Mitgliedstaaten geschlossenen internationalen Übereinkunft zu entscheiden. Und? Der Gerichtshof wies die Klage am Ende ab, mit der Begründung, er könne damit nichts anfangen. Ist das nicht ein bisschen leichtfertig? Na, die Sache war natürlich sehr politisch. Der Kläger war auch von Organisationen wie Amnesty International unterstützt worden und es ging eben darum, die Verhandlungen der Europäischen Union mit der Türkei in Frage zu stellen. Die Sache hat vielleicht den Status des Gerichtshofs selbst ein bisschen offenbart. Er ist eben nicht allmächtig. Er muss ja auch von den Mitgliedstaaten akzeptiert werden. Und da ging es um den Europäischen Rat, eines der höchsten Gremien der Europäischen Union. Dass er die Klage quasi wegen Formalitäten abweist, gibt einem den Eindruck, er will sich mit der Sachlage und damit auch mit der Lage der Menschen auf den Inseln gar nicht befassen. Ich kann deine Enttäuschung echt gut verstehen. Als wäre der Gerichtshof nur halb blind. Das ist aber nicht eine Haltung vom Gerichtshof, er kann auch anders. Ich gebe dir mal ein Beispiel von 2022. Da geht es um eine Familienzusammenführung. Wo wurde die abgewickelt? In Deutschland. Ein syrischer Vater kommt 2015 nach Deutschland. Seine minderjährige Tochter, deren Mutter leider schon gestorben ist, muss er in Istanbul zurücklassen. Im April 2016 stellt er dann einen Asylantrag beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Eine Klage und über ein Jahr später, im Juli 2017, gewährt ihm das Bundesamt Asyl und im September erhält er seine temporäre Aufenthaltserlaubnis. Als er diese Aufenthaltserlaubnis bekommt, beantragt seine Tochter, die seit Januar übrigens volljährig ist, ein Visum zum Zweck der Familienzusammenführung. Das deutsche Konsulat in Istanbul lehnt diesen Antrag ab. Sie sei erwachsen gewesen, als der Vater die Aufenthaltserlaubnis bekam und sie kann nicht nachweisen, dass sie in der Türkei kein eigenständiges Leben führen könne, so die Begründung. Der Vater klagt beim Verwaltungsgericht. Das Gericht gibt dem Vater Recht und verpflichtet die Bundesrepublik Deutschland, der Tochter ein Visum zu geben. Ah ja, das sind also die kleinen Schritte. Ja, nicht so schnell. Nun klagt wiederum die Bundesrepublik gegen das Urteil vor der nächsten Instanz und das ist dann das Bundesverwaltungsgericht. Das Argument, die Lage sei hier eine andere und jeder Mitgliedstaat hätte das Recht über die Festlegung des Alters der Volljährigkeit. Boah, das ist hart. Das ist ihr Recht. Nun sieht das Bundesverwaltungsgericht ein, dass nach nationalem Recht der Tochter kein Visum erteilt werden könne. Gleichzeitig sieht es aber auch eine mögliche Unvereinbarkeit zwischen nationalem Recht und europäischen Richtlinien vor. Und dazu darf es nicht kommen, weil das würde bedeuten, dass die Grundsätze der Rechtssicherheit und Gleichbehandlung verletzt werden würden. Kurzum, es ist Willkür. Und worin besteht die Willkür? Naja, im Grunde genommen ist es ganz einfach. Um die Vereinbarkeit zwischen dem deutschen Recht und den europäischen Richtlinien zu prüfen, stellt das Bundesverwaltungsgericht dem Europäischen Gerichtshof folgende Frage. Und jetzt hör mal gut zu. Gilt ein Kind als minderjährig, wenn es zu dem Zeitpunkt minderjährig ist, in dem der Elternteil den Asylantrag stellt? Und ist es dann unerheblich, also egal, dass das Kind volljährig wird, bevor dem Elternteil die Aufenthaltserlaubnis erteilt wurde, um die Zusammenführung zu beantragen? Ja, aber warum ist das so wichtig? Also, als erstes muss das oberste Ziel der Richtlinie erwähnt werden, der sich alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union verpflichtet haben. Die Familienzusammenführung ist eine notwendige Voraussetzung dafür, dass ein Familienleben überhaupt möglich ist. Sie trägt zur Schaffung soziokultureller Stabilität bei, die die Integration Drittstaatenangehöriger in der Union erleichtert. Dadurch wird auch der wirtschaftliche und soziale Zusammenhalt gefördert, der als grundlegendes Ziel der Gemeinschaft im Vertrag aufgeführt wird. Und die Mitgliedstaaten sollen auch alles tun, um es konkret umzusetzen. Soweit okay? Ja, das macht schon Sinn. So, jetzt stellt ein Elternteil einen Asylantrag zum Zeitpunkt X, wobei er ein unbegleitetes minderjähriges Kind irgendwo hinterlassen musste. In diesem Moment kann die Zusammenführung ja noch nicht beantragt werden, da das Asyl noch nicht gewährleistet wurde, richtig? Ja, stimmt. Das macht nur Sinn, nachdem das Elternteil von der Behörde als Flüchtling anerkannt wurde. Ja, klar. Das heißt, die Dauer zwischen Antrag und Entscheidung kann nur die Behörde beeinflussen. Und diese Dauer kann dann bekannterweise sehr unterschiedlich sein. Genau, da die Verwaltung über die Dauer bestimmt, kann sie auch gegebenenfalls damit willkürlich agieren oder unter dem Einfluss anderer Faktoren stehen, die das Verfahren normalerweise nicht beeinflussen sollten. Eine Pandemie zum Beispiel. Genau, richtig. Und deswegen, um die Rechtssicherheit und die Gleichbehandlung aller Antragenden zu sichern, muss das Alter, also die festgestellte Minderjährigkeit bei der ersten Asylbeantragung, auch für das gesamte darauf folgende Verfahren gelten. Und was bedeutet das jetzt für unsere Geschichte? Die Tochter kann zu ihrem Vater reisen und ihr Visa bekommen, auch weil der Antrag der Zusammenführung innerhalb einer vernünftigen Frist nach der Asylgewährung, also weniger als 3 Monate später, gestellt wurde. Ja, und muss sie dann mit ihrem Vater leben wie eine Minderjährige? Ja, lustig, das wollte das Bundesverwaltungsgericht auch wissen, weil es eine Bedingung gibt, unter welcher das Aufenthaltsrecht zurückgenommen werden kann, und zwar wenn, ich zitiere, keine tatsächlichen ehelichen oder familiären Bindungen bestehen oder sie nicht mehr bestehen. Ja, und wie will man sowas prüfen? Ich meine, was sagt denn der Europäische Gerichtshof dazu? Der hat eine ganz glasklare Auslegung dazu. Das reine rechtliche Verhältnis reicht zwar nicht, aber er schreibt: Gelegentliche Besuche, sofern sie möglich sind, und regelmäßige Kontakte jedweder Art können für die Annahme, dass diese Personen persönliche und emotionale Beziehungen wieder aufbauen und als Beleg für das Bestehen tatsächlicher familiärer Bindungen ausreichen. Darüber hinaus kann auch nicht verlangt werden, dass sich der zusammenführende Elternteil und sein Kind gegenseitig finanziell unterstützen. Das klingt ja ausnahmsweise mal unbürokratisch und menschlich. Ja, und dieser Rechtsspruch gilt für ganz Europa.